Wir gehen vom Märchen in die Realität und zwar auf den harten Boden der Realität mit dem zweiten Film, den Sie schon gesehen haben. Straight Outta Compton heißt es. Und das sind die Erfinder des Gangster-Raps, die da ihre eigene Geschichte erzählen. Dr. Dre und Ice Cube. Welche Perspektiven nehmen die ein? Naja, also ich muss mal vorab sagen, die ganzen schwulenfeindlichen Sprüche der Gangster-Rapper werden ausgeblendet. Und Dr. Dre ist ja auch bekannt dafür gewesen, dass er eben gewalttätig gegenüber Frauen war. Das wird auch nicht in diesem Film erzählt. Überhaupt sind Frauen eigentlich nur tanzendes Beiwerk im Bikini. Da würde ich mir jetzt mal gerne eine Gastkritik von Alice Schwarzer wünschen. Aber ansonsten finde ich den Film wirklich sehr bemerkenswert. Ich meine, der fängt Mitte der 80er Jahre an, als Cube und Dr. Dre kommen aus dem Ghetto in Los Angeles. Sie kennen die Atmosphäre und sie haben unheimlich auf die Details geachtet. Also das ganze Dekor stimmt, die Autos, die traurigen Wohnungen, diese Sofas mit den Plastikbezügen und eben auch diese aufgeladene Atmosphäre. Also ständig kreist der Polizeihubschrauber, ständig steht die Polizei vor der Tür und man kriegt eben so durch Kleinigkeiten viel mit. Wenn Ice Cube in die Schule fahren will, als kleiner Junge muss er 30 Kilometer zurück. Legen. Ich meine, 30 Kilometer, das sagt viel. Und eben im Schulbus lernt er eben auch Dr. Dre kennen. Und sie überlegen eben ihre Wut, ihren Alltagsfrust in Musik umzusetzen. Und das schaffen sie dann ja auch. Ihr Motto heißt eben Rappen statt Dealen. Und das ist dann diese Erfolgsgeschichte. Und da mit diesem Motto hatten sie ja auch wirklich Erfolg. Ne? Ich meine, sie sind jetzt Multimilliardäre geworden. Mhm. Und wenn es um Musik geht, dann wollen wir natürlich wissen, wie laufen die Songs, die da ja mit Sicherheit eine Rolle spielen in diesem Film. Das ist ganz gut, weil man kriegt einfach mit, wenn die sich so treffen, dass das Lebensgefühl so da ist. Also es entsteht alles durch so Improvisation, dass das, was sie erleben, auf einmal dann in Musik umgesetzt wird und dass sie dann, wenn sie Konzerte geben, eben auch auf andere Leute treffen, die sich von dieser Musik angesprochen fühlen, weil sie eben auch dasselbe erlebt haben. Aber dann haben sie natürlich auch ein weißes Publikum angesprochen und ich glaube, das ist einfach wichtig gewesen, dass diese Jungs, diese Gangster-Rapper sich dann auf einmal durch ihre Musik gehört und auch im weißen Amerika wahrgenommen gefühlt haben. Also das erzählt der Film eben auch. Anke Lewicker, über einen Märchenfilm, in den man die Kinder nicht mitnehmen soll und einen Film über die Erfinder des Gangster-Raps. Das Märchen der Märchen und Straight Outta Compton, beide Filme kommen heute in die Kinos.